Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, heute die Ausgabe 19 vom 10. April. Ja, zunächst gibt es noch ein wenig Feedback. Wir haben nämlich eine Rückmeldung bekommen von einem Hörer, von Marcel, der hat sich gemeldet. Per Anchor gibt es da eine Möglichkeit, auch direkt Rückmeldungen einzusprechen, und das hat er gemacht, und da ging es nochmal um die anonyme oder pseudonyme Übermittlung von Prüfungsergebnissen, und wir hören mal da in seinen Vorschlag rein. Hallo, hier ist der Marcel, und zwar habe ich gerade gehört, dass du darüber geredet hast, wie man am besten die Noten bekannt geben kann, verschlüsselt per PGP oder andere Möglichkeiten, und ich habe da noch eine zusätzliche Möglichkeit, die unser Mathelehrer immer gemacht hat. Und der hat, also wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben, haben wir immer zusätzlich zu unserem echten Namen noch ein Pseudonym auf die Arbeit geschrieben. Und dann hat er uns die Noten per E-Mail geschickt, aber unter dem Pseudonym. Und jeder wusste es sein Pseudonym, und es war, man hat zwar dann alle Noten gesehen, aber halt nur unter dem Pseudonym. Von dem her, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja, als ich das so gehört habe, hat es mich so ein wenig daran erinnert, wie ich damals in meinem Studium Prüfungsergebnisse mitgeteilt bekommen habe. Und zwar hatte jeder eine Matrikelnummer, und da wurden dann Listen ausgehängt mit den Matrikelnummern und den jeweiligen Ergebnissen, die da drauf standen. Und so konnte man dann über seine Matrikelnummer herausbekommen, ob man die Prüfung bestanden hatte oder nicht und mit welcher Note das dann jeweils war. Und das führte dann auch irgendwann dazu, dass ich mit einem Kollegen, dann wussten wir quasi viel voneinander, insbesondere dann auch, welche Matrikelnummer zum Beispiel der andere hatte. Und als wir dann in der Mensa waren, hatte ich dann auch noch gesagt, ja, ich will nochmal eben gucken wegen Mathe, ob das jetzt hingehauen hat oder nicht. Und er meinte dann, nee, ich hatte schon mal geguckt, und nee, wir sind beide durch, und du hast übrigens irgendeine Note dann bekommen. Ja, also man kann dann natürlich über solche Pseudonyme oder Matrikelnummern eine gewisse Form von Anonymität herstellen. Matrikelnummern sind so ein bisschen schwierig, weil die sich ja über das ganze Studium halten. Ein bisschen pfiffiger ist jetzt der Ansatz, den Marcel vorgeschlagen hat, mit dem Pseudonym, was ich selber wählen kann und was ich auch auf jede Klassenarbeit draufschreiben kann. Da muss man natürlich auch so ein gewisses Training dann haben, ein Pseudonym zu wählen, mit dem man nicht direkt auf die eine Person dann Rückschlüsse ziehen kann. Zumindest ist man sich nicht ganz sicher. Sicherlich ein interessantes Konzept. Ich bin mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie rechtlich valide das ist. Es ist auf alle Fälle besser, als die Noten so mit Namen an die Teilnehmenden alle jeweils zu schicken. Es ist aber auch auf alle Fälle schlechter als eine direkte Verschlüsselung. Also irgendwo dazwischen, und ich finde die Idee insofern eigentlich ganz interessant, weil sie sehr pragmatisch ist und sich auch sehr leicht umsetzen lässt. Also einfach noch zusätzlich ein Feld neben Name, noch ein Pseudonym darauf zu schreiben, ist ja schnell umgesetzt, und es erhöht nochmal gleichzeitig die Möglichkeit, ja eine Art pseudonyme Rückmeldung zu geben. Und genau darum soll es auch heute so ein bisschen gehen. Ich möchte mal so ein bisschen aus der Praxis reden. Das habe ich zwar bisher auch so gemacht, aber mehr so aus einer, ich sag mal, Notpraxis und nicht aus einer Praxis, die auf einen größeren Erfahrungsschatz aufbaut. Und da ist mir ein Podcast begegnet, den ich ganz gerne höre. Das ist der Heise Developer Podcast. Wer Heise nicht kennt, kennt vielleicht das CT-Magazin oder die IX. Das sind zwei recht berühmte Computerzeitschriften, die im deutschen oder europäischen Raum recht gut verbreitet sind. Und ja, die werden beide vom Heise Verlag rausgebracht. Und neben diesen Zeitschriften haben sie dann eben auch noch einen Podcast, eben den Heise Developer Podcast. Und die haben auch in einer Sendung mal über Remote Work gesprochen und wie das nun die einzelnen Personen so jetzt in den Zeiten der Corona-Epidemie halten, wie sie also ihre Art von Arbeit dort organisieren. Und da hat Jochen Christ eine ganz interessante Stellungnahme von sich gegeben. Ich werde den Podcast auch verlinken in der Beschreibung. So ab Minute 41 kann man dann da reinhören und mal gucken, was da so vorgestellt wurde. Ich will das mal so ein bisschen zusammenfassen. Zunächst mal ist an dem Ansatz ganz interessant, dass der jetzt nicht spontan entstanden ist, wegen der Corona-Krise, sondern das ist ein Prozedere, was die seit über 2 Jahren schon durchführen und was damit also auch schon eine gewisse Praxistauglichkeit bewiesen hat. Worum soll es gehen? Die Idee ist, oder sie haben es unter dem Begriff Remote Mob Programming mal dargestellt. Ja, was kann ich mir darunter vorstellen? Mob Programming ist eine Steigerung von Pair Programming. Bei Pair Programming geht es darum, dass 2 Leute an einem Computer sitzen und programmieren und die Tastatur immer wechselnd hin und her geht. Bei Mob Programming wird das nochmal weitergedreht und es sind nicht nur 2 Personen, die sich um eine Problematik kümmern, sondern es können beliebig viele sein. Da gibt es Veranstaltungen, wo einfach eine ganze Gruppe dann versucht, ein Problem zu lösen. Die haben das für sich auf eine Zahl von 3, 4, 5 Personen beschränkt, wo es besonders gut funktioniert. Und die Idee ist, man arbeitet gemeinsam an einem Problem, aber immer nur einer, der aktiv tatsächlich das Problem löst. In diesem Fall ist es jetzt eine Programmieraufgabe. Das kann aber auch etwas anderes sein, wie Erstellung einer Dokumentation zum Beispiel oder Nachdenken über eine Architekturentscheidung. Die haben das Ganze auch mal zusammengefasst in einem Buch. Das kann man sich entweder kostenlos runterladen oder eben einen kleinen Obolus berappen. Das ist auch bei Amazon als EPUB, also als elektronisches Buch herunterladbar. Ich werde es auch mal verlinken. Wer da also noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann sich das da noch mal durchlesen. Ist auch nicht so dick, sind glaube ich, weiß nicht, 30, 40 Seiten. Das kriegt man schnell durchgelesen. Ja, also was sind so Konzepte, die Sie da für sich herausgefunden haben? Zunächst mal fand ich ganz interessant, ein Punkt nannte sich Remote Everybody. Das bedeutet, jeder muss remote arbeiten. Was nicht funktioniert, sind so Teilteams, wo man also eine Gruppe von Kollegen hat, die am Ort zusammenarbeiten und dann gibt es noch so den Zugeschalteten oder die 2, 3 Kollegen von außerhalb. Das führt einfach ganz schnell zu Informationsdefiziten, weil der Externe ist dann derjenige, der zum Beispiel das Küchengespräch nicht mitbekommen hat oder noch das kurze Gespräch, bevor man mit der Videokonferenz begonnen hat. Also das Konzept Remote Everybody scheint hier wichtig und essentiell zu sein und das ist auch etwas, was gerade in der aktuellen Zeit natürlich gut funktioniert, denn wir sind alle Remote Everybody. Ein zweiter Punkt ist, sie machen das mit Videokameras, also mit Webcams. Und das nächste Konzept heißt Cameras Always On. Das bedeutet, die Kamera muss immer an sein und soll es auch. Also die Idee ist dahinter, dass sich da auch so ein bisschen Nähe zu entwickelt. Und sie haben nochmal hervorgehoben, dass Körpersprache eine wichtige Rolle spielt. Wenn man jetzt gemeinsam ein Problem löst und man sitzt zusammen, ist es manchmal wichtig, ob jemand zum Beispiel die Stirn runzelt oder skeptisch irgendwo hinguckt oder vielleicht gar nicht bei der Sache ist und man merkt, er guckt einfach ganz woanders hin, weil zum Beispiel gerade jemand ins Zimmer gekommen ist. All das sind Dinge, die sich nonverbal darstellen und deshalb wurde empfohlen, eine Kamera aufzustellen. Die Kamera soll auch ungefähr auf Augenhöhe sein, also nicht insbesondere das, was wir jetzt immer wieder sehen, bei Laptop-Szenarien, wo man ja so von unten, sage ich mal, angeleuchtet wird. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist bei meinen Sitzungen, dass wenn die Kamera so von unten mich anstrahlt, sieht man meist zum einen vom Büro erstmal nur die Decke oder irgendwas so oberhalb und die Perspektive von unten ist auch nicht immer unbedingt die beste und man hat so das Gefühl, jemand schaut auch eher vorbei. Wenn man es allerdings auf den Monitor setzt, so eine Kamera, ergibt sich da vielleicht so ein ganz anderes Szenario. Es gab auch ein paar Informationen über die Teamgröße. Da wurden jetzt so 3 bis 5 vorgeschlagen. Ab 2 ist es eben noch erstmal kein Mob, sondern erstmal nur ein Pair. Ab 3 wäre dann ein Mob möglich. 4 und 5 scheinen dann aber sinnvollere Größen zu sein, insbesondere wenn einer mal ausfällt, weil er zum Beispiel krank ist, weil er ein anderes Meeting hat, weil er in dem Moment einfach nicht da sein kann. Dann ist es aber trotzdem noch ein Mob, der in dieser Art und Weise arbeiten kann. Zu große Gruppen haben dann aber wahrscheinlich oder so nach deren Aussage das Problem, dass die Kommunikation dann schwierig wird. Deswegen war es so als Hinweis 3 bis 5 Personen und das soll ganz gut klappen. Weiterer Aspekt ist, dass alle zur gleichen Zeit arbeiten. nicht so, wie man das sonst von Remote-Work-Szenarien kennt oder Homeoffice, wo man so per Mail erreichbar ist oder bestimmte Sprechzeiten hat, sondern in diesem Falle haben sich alle auf einen Zeitrahmen geeinigt, in dem sie dann verfügbar sind und gemeinsam arbeiten. Da haben sie ein 6-Stunden-Fenster für sich festgelegt und auch eine Pause, wo sie dann alle gemeinsam Pause machen. Und so sind dann alle jetzt über diesen Zeitraum an der jeweiligen Aufgabe. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Smalltalk. Und ja, darüber entsteht, könnte ich mir zumindest vorstellen, vielleicht auch irgendwie so eine Art von Idee des gemeinsamen um das Lagerfeuer sitzens, also eine gewisse soziale Beziehung, die dann sich über das ja rein arbeitsspezifische hinaus dann auch noch so ein bisschen entwickeln kann. Ja, wie läuft so ein konkretes Szenario ab? Die Idee ist es, dass es jetzt eben sehr auf Programmierung zugeschnitten. Man muss überlegen, wie kann man das jetzt übertragen und auf andere Szenarien vielleicht eben da entsprechend anpassen. Jetzt bei dem Programmierszenario ist es so, dass es einen Menschen eine Tastatur gibt, den Typist. Der hat die Tastatur und die Kontrolle und muss eigentlich auch gar nicht so viel denken, sondern ihm wird so ein bisschen zugerufen, mach doch mal das, mach doch mal das. Und die anderen haben so eher die Ideen und wickeln dann also die Problemlösung. Dieser Typist, der setzt dann also um, die anderen sehen alle seinen geteilten Bildschirm und arbeiten dann quasi alle an dieser gemeinsamen Datei. Diese Rolle wechselt auch recht häufig. Ich war erstaunt zu hören, dass die alle 10 Minuten diese Rolle wechseln. Die haben mit verschiedenen Längen rumexperimentiert und diese Länge von 10 Minuten hat wohl insofern ganz gut funktioniert, weil jeder auch mal irgendwann in diese Rolle kommt und dran ist, sich also in dieser Rolle zum einen an der Stelle so ein bisschen ausruhen kann, zum anderen aber auch eine gewisse Aufmerksamkeit dann immer erhalten bleibt, wenn man jetzt diese Rolle alle 10 Minuten wechselt. Dafür müssen natürlich die Datei, die man da hat, dann jeweils an den nächsten weitergegeben werden. Oder man hat eben ein gemeinsames Dokument, auf dem man dann arbeitet, weiß nicht, ein Etherpad oder so, wo man dann per Link drauf geht. Jetzt im Bereich der Softwareentwicklung würde sich zum Beispiel ein Versionskontrollsystem anbieten und es ist jetzt ein bisschen technisch, aber was die gemacht haben, ist, die haben einen Feature-Branch oder einen Branch in Git erzeugt und dann wird einfach ein Commit erledigt, der aber jetzt keine weitere Meldung hat, weil man hat ja vielleicht jetzt noch gar nichts fertig. Und wenn man irgendein Feature oder den Meilenstein, den man gerade erledigen müsste, fertigt, dann werden die Commits, die alle dazuhören, zusammengefasst in einen und das Ganze wird dann in den Master Branch rübergemerged. Das ist jetzt aber sehr technisch und bezieht sich jetzt spezifisch sehr auf die Softwareentwicklung. Das ist natürlich bei zum Beispiel reinen Dokumenten, die bearbeitet werden, vielleicht gar nicht nötig. Da muss man mal gucken, was da so geht. Weiterer Punkt ist das Screen Sharing. Da geht es darum, dass alle auf den gleichen Bildschirm blicken. Also einer gibt seinen Bildschirm frei und dann wird der Bildschirm von allen gesehen und man sieht, was derjenige dann macht. Man kann selber natürlich noch einen separaten Bildschirm aufhaben oder das Fenster beiseite schieben und dann zum Beispiel nochmal eine Recherche machen oder sich sonst irgendwie Gedanken machen. Man kann natürlich auch Papier und Stift benutzen, wenn man mal was durchrechnen möchte oder mal irgendetwas visualisieren möchte. Wichtig ist, dass das, was passiert, auf einem geteilten Bildschirm dann passiert und das ist dasjenige, was dieser Typist dann an dieser Stelle realisieren möchte. Sie haben auch ein bisschen über Probleme gesprochen und das so unter dem Stichwort Vertrauen zusammengefasst. Also wie sieht das jetzt aus, wenn da einfach 4 Leute sagen, ja, wir arbeiten schon den ganzen Tag, aber in Wirklichkeit sitzen sie eigentlich nur zu Hause und trinken den ganzen Tag Kaffee oder zocken irgendwelche Computerspiele. Also man muss da irgendwie in irgendeiner Form Vertrauen aufbauen, entweder vom Auftraggeber oder eben auch vom Arbeitgeber, der die Entwickler ja jetzt nicht bei der Arbeit sieht. Also der ist ja jetzt nicht anwesend bei diesen Sitzungen. Und ansonsten hat man zumindest in Deutschland ja auch immer so das Gefühl, wenn der Chef irgendwie durch die Büros kommt, dann gibt es so diesen Blick der Kontrolle und er guckt, ja, arbeiten die denn? Ja, die haben da irgendwelche Excel-Tabellen geöffnet oder irgendetwas, was irgendwie sinnvoll aussieht. Dann scheint es so zu sein, als würden sie da jetzt arbeiten. Auch das ist vielleicht eher so eine zumindest problematische Sichtweise auf, wie jetzt Arbeit organisiert werden soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen durchaus ein Problem ist. Die haben aber trotzdem für sich entschieden, sie möchten Vertrauen aufbauen und haben das mit täglichen Reports gestaltet. Und zwar schreiben sie einmal pro Tag auf als Team, was sie gemacht haben, oder was nicht geklappt hat, wie es eigentlich geplant war. Und das gibt man dann zum einen dem Auftraggeber oder eben auch dem Chef, um zum einen das Vertrauen zu stärken, um zum anderen auch so ein bisschen zu dokumentieren, wie der Fortschritt ist und ob man vielleicht auch in eine falsche Richtung läuft und ja, wie es dann nun weitergeht. Auf einer separaten Webseite haben die auch nochmal ein bisschen beschrieben, wie so ihr technisches Setup aussieht. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, will es aber hier nochmal so kurz zusammenfassen. Wie sieht es denn jetzt technisch aus? Weil da doch einige Entscheidungen drin sind, die ich besonders finde, weil ich so sie in dieser Form noch nicht jetzt woanders gesehen habe. Zunächst mal eine ganz interessante Entscheidung war, dass sie auf Headsets verzichten. Sie haben angefangen mit Headsets, dann aber festgestellt, dass das auf Dauer einfach nicht funktioniert. Wenn ich 6 Stunden irgendwo Videokonferenz mache, dann sind die Headsets, egal wie gut sie sind, irgendwann unbequem. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Nach einer gewissen Zeit drückt das einfach in den Ohren, es ist schmerzhaft, macht nicht so richtig Spaß und es ist ein unangenehmes Gefühl. Deswegen haben sie sich entschieden gegen Headsets, aber für gute Mikrofone. Ich glaube, sie hatten da ein Blue Yeti-Mic vorgeschlagen, aber wahrscheinlich tut es jedes Mikrofon mit einer Nierencharakteristik. Das bedeutet, das Mikrofon ist jetzt nicht wie eine Kugel und nimmt aus allen Ecken gleichermaßen auf, sondern es ist so nach vorne hin ein bisschen empfindlicher und in anderen Richtungen nicht so empfindlich. Und das löst eben ein Problem, was die anderen Mikrofone immer haben, nämlich das Problem der Rückkopplung. Wenn ich das Mikrofon nämlich zu nah dann an den Lautsprecher packe, dann nimmt es sich selbst über den Lautsprecher auf. Wenn ich aber eine Nierencharakteristik habe, kann ich das so ein bisschen abschirmen und dann werden also diese Überblendungen, die eigentlich vom Lautsprecher kommen, rausgenommen. Und das ist eben eine Idee, die Sie in Ihrem Setup beschreiben, dass Sie ein Mikrofon mit Nierencharakteristik verwenden, was dann verwendet wird und keine Headsets. Anderer Punkt war, dass sie ja eben eine Webcam benutzen, die sie oben auf den Monitor setzen. Dadurch hat man so ungefähr alle den gleichen Blick, also so leicht von oben auf den Menschen herunter und eben nicht wie zum Beispiel bei einem Laptop von unten. Auch ein vernünftiger großer Monitor, den man sonst so in seinem Büro hat, ist einem Laptop zum Beispiel an der Stelle dann vorzuziehen. Ein weiterer Punkt, der wichtig erscheint, was eben die Echtzeitkommunikation angeht und was man auch gar nicht häufig genug nochmal erwähnen kann, ist Ethernet statt Wi-Fi. Wir sind es tatsächlich sehr gewohnt, überall auf WLAN zugreifen zu können, sowohl von unseren Handys aus als auch mit unseren Laptops, haben aber nie Szenarien mit Echtzeitkommunikation. Das bedeutet, da kommt es dann viel schneller einfach mal zu Aussetzern. Wenn ich mir einen Videostream angucke oder einen Download habe, dann spielen da, wenn Pakete mit Millisekundenverzögerung irgendwie nur ankommen, keine großen Probleme. Das spielt keine große Rolle. Bei Video ist das auch noch einigermaßen zu verzeihen, wenn da mal so ein Bild ausfällt an irgendeiner Stelle. Das kann man sehr gut eigentlich verkraften. Wo man es aber sehr, sehr schnell merkt, ist bei Sprache. Sobald Sprache dann einfach nicht flüssig übertragen wird, und das muss ja in der Form passieren, wie ich sie in das Mikro reinspreche, sie muss also in Echtzeit auf der anderen Seite ankommen. Und da darf es eben nicht zu diesen zwischenzeitlichen Paketverlusten kommen. Da ist es dann einfach essentiell, dass man da eine stabile Leitung hat und dass es eben über Ethernet besser zu bewerkstelligen und leichter herzustellen als über, ja, WLAN. Deshalb da der Tipp, nutzt WLAN. Das war jetzt auch so im Wesentlichen schon so das Gesamt-Setup, was Sie da vorgeschlagen haben und auch schon alles, was es sich, ja, was so um das Remote Mob Programming sich dreht. Ich überlege, wie ich das vielleicht in irgendeiner Form mal testweise ausprobieren kann. Ich denke nämlich, dass es auch gut ist, jetzt in so Remote-Szenarien nicht in Klassengrößen zu denken, sondern vielleicht in kleineren Arbeitsteams oder Arbeitsgruppen, zumindest wenn das jetzt noch so länger anhält, aber auch für die Zeit einer gewöhnlichen Unterrichtsphase gibt es ja häufig immer so, dass die Idee der Gruppenarbeit, ne? Und vielleicht kann man mal so die Partnerarbeit so ein bisschen größer fassen und eben auch in dieses Remote-Mob-Programming so reindenken, aber auch aus einer Perspektive, dass nur ein Gerät jeweils zur Verfügung steht und nicht jeder so sein eigenes benötigt. Da gibt es sicherlich noch ungehobene Schätze, die man mal so ein bisschen untersuchen kann. Und ich denke auch, dass dieser Erfahrungsbericht, den ich jetzt hier so mal kurz zusammengefasst habe, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Es gibt ja Institutionen, und da müsste man mal so ein bisschen weiter recherchieren, was es da so gibt, die das ja schon sehr, sehr lange machen. Und mir ist da jetzt die Fernuni zum Beispiel in Hagen so ein bisschen eingefallen, die das, ich glaube, schon seit Jahrzehnten machen, dass sie aus der Ferne eben Studium organisieren. Mit allem, was damit zusammenhängt. Also ja, zur Verfügung stellen von Materialien, teilweise Präsenzphasen und eben auch noch der ganz große Komplex der Leistungsüberprüfung, also Klausuren, Prüfungen und was man sonst noch so alles machen kann, das haben die ja schon. Da haben die also Erfahrungen und ja, es wäre interessant, da mal zu wissen, ob die das auch in irgendeiner Form publizieren, zum Beispiel so Best Practices oder wie arbeiten wir eigentlich, wie läuft das bei uns. Wäre schön, wenn das irgendwo schon mal jemand aufgeschrieben hat. Ich habe es da noch nicht weiter recherchiert. Wenn ihr da was kennt oder irgendwas gefunden habt, wo sowas mal kondensiert, vielleicht in einer Art von Buch oder Ratgeber, mal so ein bisschen zusammengefasst ist, dann wäre das auf alle Fälle eine gute Hilfe, auf die man jetzt in dieser Zeit mal zurückgreifen könnte. Ansonsten war es das für mich von heute. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was Interessantes aus der Folge ziehen. Ihr habt auch gemerkt, dass ich jetzt ein paar Tage Ruhe gemacht habe, das also nicht mehr täglich gemacht habe. Auch so ein bisschen vielleicht in Ferien geschuldet. Die letzten Tage und Wochen waren doch sehr anstrengend und gleichzeitig ist es vielleicht auch besser, Dinge mit so ein bisschen zeitlichem Abstand zu betrachten und eher in so einer zusammengefassten Form darzustellen, insbesondere wenn dann auch die großen Änderungen irgendwann ausbleiben und jetzt dann eher so wieder so ein bisschen spezifischer alles betrachtet wird. Deswegen, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, die nächste Folge dauert nicht wieder so lange. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und symptomfrei, wascht schön die Hände und wir hören uns bald. Bis dahin und ciao.